More is one in this motherfucker. Was los, los? Gestern an der Gans, heute in den Charts. Auch wenn mein Album schrott geht, Chart. Deutscher Rap ist am Arsch und richtig Blamage. Dein Rap ist Fiat und meiner ist Porsche. Ich rede nicht viel, glaub mir, Bruder, ich schieße. Drive-by von der Hayabusa-Maschine. Echte Bazookas im Videoclip. Chabos sehen das und sagen, es Ibo verrückt. Kokain wird gedickt. Ich will viel Geld bündeln, die Bitch, die ich fick, sieht aus wie Giselle Bündchen. Lila, grün, gelb, die Farben, die ich liebe. Flow für die Euros auf Beats übertrieben. Ich hasse es zu lügen, außer bei den Bullen. Renne weg vor Sirenen, mein schwarzes Haar der Grund. Warzenbares in meinem Schlund und ein Zahnstocher im Mund. Und bin auf der Jagd nach Fleisch, so wie Pitbulls. Gestern an der Gans, heute in den Charts. Auch wenn mein Album schrott geht, sharp. Deutscher Rap ist am Arsch und richtig Blamage. Dein Rap ist Fiat und meiner ist Porsche. Gestern an der Gans, heute in den Charts. Auch wenn mein Album schrott geht, sharp. Deutscher Rap ist am Arsch und richtig Blamage. Dein Rap ist Fiat und meiner ist Porsche. Bunker und im Knast. Der Arkadasch, Gewichte auf Anabol und unter Tatverdacht. Und im Park kannst du nachts meine Tracks und Parts hören. Gangster rappen mir nach auf dem Ghetto Blaster. Das Flow fällt dir schwer, oh, hör jetzt her. Du machst Mucke für Pussys wie Salt and Pepper. Das Cook wird zu Crack mit Sodawasser. Meine Jungs machen Geld, so wie sie's gehört. Wenn du das hörst, bau dir ein Gibbet. Schmeck die Nachtluft, fahr durch die City. Guck, ich werde reich und spiele weiter groß. Und ficke alle Schlampen von hier bis nach Rom. Gestern an der Gans, heute in den Charts. Auch wenn mein Album schrott geht, sharp. Deutscher Rap ist am Arsch und richtig Blamage. Dein Rap ist Fiat und meiner ist Porsche. Gestern an der Gans, heute in den Charts. Auch wenn mein Album schrott geht, sharp. Deutscher Rap ist am Arsch und richtig Blamage. Dein Rap ist Fiat und meiner ist Porsche. Wir machen jeden Abend Party, Kristall, Koksen, tragen teure Italimode. Wie Vitali Klitschko boxen wir zu, wenn es sein muss. Ein Jab und dein Kopf ist kaputt. George Bush, seine Tochter steht auf mich. Sie mailt mir bei MySpace, doch ich nicht zurück. Das ist Prominenten-Style. Urlaub Barbados, Schwänger Rihanna auf dem Tretboot. Gestern an der Gans, heute in den Charts. Auch wenn mein Album schrott geht, sharp. Deutscher Rap ist am Arsch und richtig Blamage. Dein Rap ist Fiat und meiner ist Porsche. Gestern an der Gans, heute in den Charts. Auch wenn mein Album schrott geht, sharp. Deutscher Rap ist am Arsch und richtig Blamage. Dein Rap ist Fiat und meiner ist Porsche.